Einen Tag nach dem Treffen zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und Michail Gorbatschow hat Moskau erneut seine Bereitschaft unterstrichen, bis zum Jahre 1995 alle ausländischen Truppen von fremden Territorien in Europa abzuziehen. Die Zeit des Kalten Krieges ist vorbei, entstanden ist eine qualitativ neue Ordnung in Europa, heißt es in einer von der Nachrichtenagentur TASS verbreiteten Erklärung. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte bestehe die reale Möglichkeit, das überholte Modell eines auf Konfrontation ausgerichteten Kräfteausgleichs schrittweise abzubauen und durch ein neues System zu ersetzen. Es ist bekannt, schreibt TASS, dass die Sowjetunion und andere Länder des Warschauer Paktes, ohne auf ein Ergebnis der Wiener Verhandlungen über die Truppenreduzierung zu warten, bereits mit dem Abbau der Streitkräfte begonnen haben. In der Tat haben sich am Wochenende die CSSR und die Sowjetunion nach 10 Verhandlungen darauf einigen können, noch in dieser Woche mit dem Abzug der ersten sowjetischen Einheiten aus der Tschechoslowakei zu beginnen. Prag hatte ein beschleunigtes Tempo angemahnt, während Moskau bestrebt ist, den Prozess auch aus Kostengründen stufenweise zu gestalten. Vereinbart jedenfalls wurde nach Aussagen des tschechischen Verteidigungsministers Vacek, dass innerhalb von 2 Monaten die UdSSR ihre sogenannten Angriffstruppen abzieht. Über einen endgültigen Abzug konnte man noch keine Einigung erzielen. Moskau denkt hier an 1991. In der TASS-Erklärung heißt es, wenn die polnische Regierung einen entsprechenden Wunsch nach Abzug äußere, könne man sofort Verhandlungen aufnehmen. Es gelte, die historische Chance nicht zu verpassen und die politische Entspannung rechtzeitig durch die militärische zu ergänzen. Zum Problem der DDR schreibt TASS, die Sowjetunion baue bereits einseitig die auf dem Territorium der DDR stationierte Westgruppe der Streitkräfte ab. Wie aus anderen Berichten hervorgeht, haben die Sowjets nach ihrer eingeleiteten Panzer- und Truppenreduzierung noch schätzungsweise 370.000 Soldaten in der DDR stationiert. In der CSSR stehen zurzeit 75.000 Soldaten und 1.200 Panzer. Dass unter sowjetischen Militärs Bedenken gegen die gorbatschowsche Sicherheitspolitik existieren, ist seit langem bekannt. Nun hat sich auch der Chef des sowjetischen Generalstabs, Armeegeneral Moiseyev, gegen die vom Plenum des ZK verabschiedete Plattform gewandt. In dieser Plattform würden Versuche deutlich, die sowjetische Armee aus der Politik zu entfernen und sie vom Volke zu trennen, sagte Moiseyev in einem Interview mit der Zeitschrift Roter Stern. Es seien eine ganze Anzahl von Fragen entstanden, zum Beispiel wie in Zukunft die Rolle der Politorgane in der Armee aussehen werde, fragt Moiseyev. Mehrfach hatten sich führende Militärs bereits über eine gegen die Armee gerichtete Stimmung beschwert, die allgemeine Wehrpflicht werde vernachlässigt, die Truppe sei ohne Engagement und Disziplin. Die Allianz und Warschauer Pakt wollen sich in Zukunft den offenen Himmel garantieren, die gegenseitige Luftaufklärung mit eigenen unbewaffneten Flugzeugen im gesamten Luftraum des jeweils anderen Bündnisses. Doch in Ottawa wird es in den kommenden 3 Tagen, während der die 23 Außenminister persönlich in der kanadischen Hauptstadt anwesend sind, natürlich um weitaus mehr gehen, als den Rahmen abzustecken für ein Open Skies Abkommen. In Ottawa könnte Geschichte geschrieben werden, so ein hoher NATO-Diplomat noch am Vorabend des Treffens. Denn die Außenminister wollen die Gelegenheit dieses einmaligen Treffens nutzen, Themen von weitaus größerer politischer Bedeutung anzusprechen. Themen, die die Zukunft der beiden Bündnisse direkt berühren. Die Minister könnten während der kommenden 3 Tage den Grundstein legen für eine neue gesamteuropäische Friedensordnung. Zum einen wollen die 23, 16 NATO, 7 Warschauer Paktaußenminister den Stand der Wiener Verhandlungen über die Reduzierung der Streitkräfte in Europa, also die konventionelle Abrüstung, erörtern. Da liegen ja seit letzter Woche neue Vorschläge der NATO zu weiterreichender Reduzierung von Truppen und Material auf dem Tisch. Jetzt geht es darum, Übereinstimmung herbeizuführen, dass die Wiener Verhandlungen noch in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen werden können. Der NATO-Zeitplan sieht noch immer eine Unterzeichnung vor der Sommerpause vor. Zum anderen ist damit zu rechnen, dass hier in Ottawa grünes Licht gegeben wird für ein Gipfeltreffen im Rahmen des KSZE-Prozesses, also der 35 Unterzeichnerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dieser gesamteuropäische Gipfel soll voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden. Für ein solches Treffen haben sich inzwischen alle 16 Mitglieder der NATO ausgesprochen. Eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des KSZE-Gipfels wurde bereits am Vorabend der Konferenz gegründet. Dieser KSZE-Prozess soll neue, stabile Strukturen zur Sicherheit, zum Frieden in Europa schaffen. Es ist davon die Rede, dass im Rahmen von KSZE neue gesamteuropäische Institutionen, Umweltagentur, Menschenrechtsgerichtshof, Zentrum für Krisenmanagement zum Beispiel, ins Leben gerufen werden. Möglicherweise Agenturen auch zur Überwachung der Abrüstung. Ottawa bietet den Außenministern von NATO und Warschauer Pakt die Gelegenheit, jetzt genau festzulegen, wie dieses Gipfeltreffen organisiert werden soll, mit welchen Vorgaben. Gestern Abend trafen sich noch kurzfristig die vier Außenminister der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Bundesrepublik. Bundesaußenminister Genscher hatte dazu eingeladen, er berichtete über die Gespräche in Moskau. Gezielt zur deutschen Einheit. Die Bundesregierung ist daran interessiert, die Bündnispartner weitgehend einzubinden in die Pläne zur Vereinigung. Es soll nichts hinter dem Rücken der Alliierten geschehen, so ein Mitglied der deutschen Delegation. Der SPD-Vorsitzende Vogel hat heute Morgen im Deutschlandfunk davor gewarnt, sich für das Ziel eines gesamtdeutschen Bundesstaates unter unvernünftigen Zeitdruck zu setzen. Nicht alle Schritte zur Einheit könnten in Tagen und Monaten bemessen werden. Das künftige Deutschland müsse eingepasst werden in eine gesamteuropäische Architektur. Das Tempo der deutschlandpolitischen Ereignisse verunsichert immerhin schon die Bauherren in Bonn. Seit dem Vormittag beraten Staatssekretäre darüber, ob und welche Neubauten angesichts der Diskussion über Berlin als künftige Hauptstadt überhaupt noch angegangen werden sollen. Verbindung zwischen Regierung und rundem Tisch benannte neue Minister Martin Ullmann kritisierte, dass die Regierung Modrow über die Medien von neuen Verhandlungsgrundlagen der Bundesregierung informiert werde. Positionen, die sich sehr weit von dem entfernten, was zwischen Kohl und Modrow in Dresden und Davos besprochen worden sei. Wir stehen einer Lage gegenüber, in der immer neu der Versuch gemacht wird, die Regierung Modrow innenpolitisch zu diskreditieren, als ob sie es sei, die den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes die nötige wirtschaftliche Hilfe durch Verzögerungen verwehre. Ullmann erinnerte an bundesdeutsche Forderungen zu einer bedingungslosen Kapitulation der DDR auf Wirtschafts- und Währungsebene und für eine antisozialistische Marktwirtschaft in der DDR ohne Wenn und Aber. Der plötzliche Vorstoß in Sachen Währungsunion habe die Furcht vor Enteignungen geschürt. Wie kann man es denn wagen, mit diesem Lande, das die Hauptlast der bedingungslosen Kapitulation von 1945 zu tragen gehabt hat, in einer Weise zu sprechen, die wieder auf eine bedingungslose Kapitulation hinausläuft und bei vielen Bürgerinnen und Bürgern die Furcht vor neuen Enteignungen wecken muss. Man sei nicht gegen eine Währungsunion, aber gegen eine vorschnelle Preisgabe der Finanzhoheit der DDR. Am Beispiel der am letzten Freitag in Bonn lancierten und schnell wieder dementierten Meldungen über eine angebliche Zahlungsunfähigkeit der DDR kritisierte Konrad Weiß von Demokratie Jetzt auch die Gespräche von Bundeskanzler Kohl in Moskau. Beides habe zur Beunruhigung der Bevölkerung in der DDR geführt. Und ich muss schließlich daran erinnern, dass der Bundeskanzler auf seiner Pressekonferenz in Moskau sich angemaßt hat, für alle Deutschen zu sprechen. Ich erkläre hier für mich persönlich, ich habe Herrn Bundeskanzler Kohl nicht den Auftrag gegeben, für mich in Moskau zu verhandeln und für mich zu sprechen. Ich denke, es gehört auch zum fairen Auseinandersetzen mit der deutschen Frage, dass auch die negativen Folgen einer möglichen Vereinigung ganz deutlich genannt werden. Das habe ich von Herrn Bundeskanzler Kohl aus Moskau auch nicht gehört. Weiß nannte hierzu kurzfristig bis zu 2 Millionen Arbeitslose in der DDR, soziale Nachteile für Bürger beider Staaten, Steuererhöhungen für Bundesbürger und einen Verlust der kulturellen Identität der DDR. Er beantragte deshalb, den umstrittenen Satz des gemeinsamen Papiers vom runden Tisch so zu formulieren. Es ist offensichtlich, dass die der CDU nahestehenden Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig Kurs auf eine bewusste Verschärfung der Probleme in der DDR nehmen. Ohne dass ein Votum zur Modrow-Reise schon abgestimmt werden konnte, verstärkt sich der Eindruck, dass am runden Tisch der Widerstand gegen eine zu schnelle Vereinnahmung der DDR durch die Bundesrepublik zunimmt. Wenn die Regierung der DDR eine übereilte Währungsunion fürchtet, dann bangt sie um ihre Finanzhoheit. Ganz anders die Einwände der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, deren Finanzminister von heute an in Brüssel über die von Bonn geplante Wirtschafts- und Währungsunion diskutieren. Die Nachbarn in der EG sind vor allem daran interessiert zu erfahren, welche Folgen ein solcher deutsch-deutscher Verbund für sie selbst hätte. Hans-Heinz Schlenker berichtet. Bundesfinanzminister Weigel hat heute die erste Gelegenheit, seinen EG-Partnern zweierlei zu erklären. Erstens die Bonner Pläne für eine deutsch-deutsche Währungsunion und zweitens, weshalb er bei der Verwirklichung dieses innerdeutschen Währungsverbundes seine Bedenken über Bord warf, mit denen er bisher die zügige Schaffung einer europäischen Währungsunion zu bremsen versuchte. Schließlich gelten die wirtschaftlichen Kriterien, die Weigel vor der Schaffung der Europäischen Währungsunion verwirklicht haben wollte, auch für die deutsch-deutsche Währungsunion. Anders ausgedrückt, die EG-Partner Bonds stimmen völlig dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Karl Otto Pöhl, zu, dass Verhandlungen mit der DDR nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn die DDR bereit ist, mit radikalen Änderungen ihrer Wirtschaftsstruktur die Voraussetzungen für eine Einführung der D-Mark als einziger Währung zu schaffen. Ob und in welchem Ausmaß dem auch Weigel zustimmt, das wollen seine Finanzministerkollegen heute von ihm hören. Und sie wollen dabei erneut versichert bekommen, dass die Bonner Pläne für die deutsch-deutsche Währungsunion wirklich nicht die geplante Europäische Währungsunion verzögert, also nach dem planmäßigen Beginn ihrer ersten Stufe am 1. Juli Ende dieses Jahres damit begonnen wird, die Voraussetzungen für die Verwirklichung auch der zweiten und dritten Stufe dieser Europäischen Währungsunion zu schaffen. Das soll durch eine Regierungskonferenz geschehen. Das Interesse an den Bonner Plänen für die deutsch-deutsche Währungsunion ist nun völlig verständlich, wird sie doch beträchtliche Rückwirkungen auch auf die EG und das europäische Währungssystem haben. Es kann zum Beispiel, muss freilich nicht, zu einem Inflationsdruck in der Bundesrepublik und danach zu Zinserhöhungen kommen. Wenn nicht, setzt das voraus, dass die Bundesbank die Verwirklichung des Währungsbundes stets im Griff hat. Gelingt ihr das nicht, müssten dann auch die EG-Partner-Bonds ihre Zinsen erhöhen. All das wird heute jedoch nur andiskutiert. Nelson Mandela ist frei. In den Jubel seiner Anhänger mischten sich blutige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. 13 Menschen kamen bei den Unruhen am Rande der Freudenfeiern in Südafrika ums Leben. Mandela rief in Kapstadt dazu auf, im Kampf gegen die Apartheid nicht nachzulassen und angesichts der verhärteten Strukturen in seinem Land schloss er auch bewaffneten Kampf nicht aus. Südafrikas Präsident de Klerk verspricht sich von der Freilassung Mandelas Gesprächsbereitschaft auf Seiten des wieder zugelassenen afrikanischen Nationalkongresses. Südafrikas Zukunft bleibt unsicher. Klaus Metzler. Der ANC solle den bewaffneten Kampf aussetzen, jedoch nicht aufgeben, rät Kenneth Kaunda der Führung des afrikanischen Nationalkongresses in Lusaka, die ihre Antwort auf des südafrikanischen Präsidenten sensationelle Beschlüsse vom 2. Februar bisher schuldig blieb. Der sambische Präsident und Vorsitzende der 6 sogenannten Frontstaaten reagierte damit am klarsten von allen Führern aus den Nachbarstaaten auf die Freilassung Mandelas, die weltweit begrüßt wird. Für Präsident de Klerk, der seinen Weg der schrittweisen Reformen, wie es aussieht, konsequent fortzusetzen scheint, ist die Aussöhnung mit den schwarzen Nachbarstaaten ebenso wichtig wie ein wiedereinsetzendes Wohlwollen der westlichen Welt Südafrika gegenüber. Noch jedoch herrscht Skepsis vor. Nelson Mandela selbst unterstrich in seiner ebenso besonnenen wie kämpferischen ersten öffentlichen Rede gestern in Kapstadt seit bald 30 Jahren, dass das Leiden seines Volkes andauere unter der weiterhin gültigen Rassengesetzgebung im Apartheidstaat, die es erst zu beseitigen gelte, bevor an Verhandlungen mit der weißen Regierung zu denken sei. Ausdrücklich machte dies auch der ANC erneut klar, ohne eine totale Aufhebung des Ausnahmezustandes am Kap, kein Dialog mit den Herrschenden in Pretoria. Dennoch dürfte der Appell Kaundas, den bewaffneten Kampf zunächst einzustellen, nicht auf taube Ohren in Lusaka fallen, wo eine vorsichtige Bereitschaft zur Aufnahme von Gesprächen mit de Klerks Regierung nach dessen überraschend angekündigten Maßnahmenpaket, das die Entbannung unter anderem des ANC verfügt, nicht mehr ausgeschlossen wird. Swart, der südafrikanische Staatspräsident, seine für heute angekündigte Pressekonferenz vertagt, auf die er weitere Beschlüsse bekannt geben wollte, wie wahrscheinlich eine Staatsbürgerschaft für alle Bürger der Kap-Republik, ungeachtet ihrer Hautfarbe. Die erwartete Aufhebung des Ausnahmezustandes ist jedoch in greifbarer Nähe, wie auch die Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs Fortschritte zu machen scheint, der den Grundstein für Vorverhandlungen zwischen der Regierung und gemäßigten schwarzen Politikern, allen voran natürlich dem nun freigelassenen Nelson Mandela, legen wird. Man traute seinen Ohren nicht, als de Klerks derzeit wichtigster Minister, Gerrit Viljoen, vor Tagen ein Ende der Herrschaft der seit mehr als 40 Jahren regierenden Nationalpartei zur Jahrtausendwende prognostizierte und die letzten Parlamentswahlen als die letzte Wahl ohne schwarze Beteiligung bezeichnet. In den Erklärungen, die man hier lesen und hören kann, ist es einfach so, dass die Sowjetunion nun eben auch die bundesdeutsche Seite über das informiert hat, was man Herrn Modrow schon vor einiger Zeit gesagt hat. Das ist eher eine Stilfrage, dass beide deutsche Seiten jetzt über das informiert sind, was die Sowjetunion dazu denkt. Ist denn die Neutralität nach dem Kohl-Besuch jetzt endgültig vom Tisch? Auch das kann man von hier aus überhaupt nicht bestätigen. Und wenn man genau liest, was Herr Kohl in seiner Erklärung geschrieben hat, da heißt es ja, die Sowjetunion hat die bundesdeutsche Position zur Kenntnis genommen, dass die Bundesrepublik nicht mit einem neutralen Deutschland einverstanden ist. Die Sowjetunion hat, jedenfalls ist hier nichts darüber zu hören oder zu lesen, hat keinerlei Reaktion gezeigt. Da kann man natürlich jetzt drüber spekulieren, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja wohl auch die USA nicht mehr so sehr an ihrer Position festhalten, dass ein vereintes Deutschland unbedingt Vollmitglied in der NATO sein muss. Kann sein, dass die Sowjetunion ihre Position auch überdenkt, aber eindeutige Signale oder gar, dass es vom Tisch ist, das kann man von hier aus nicht bestätigen. Ist denn in den Zeitungen heute noch etwas von Bedingungen zu lesen, zum Beispiel auch auf wirtschaftlichem Gebiet? Nein, überhaupt nicht. Von daher, weil wir schon mal bei dem Thema sind, sollte man vielleicht sagen, dass es von hier so als Stimmungsbild, dass es sicher nicht das Geschickteste war, am Vorabend dieses Besuches zu verkünden, dass man mit 220 Millionen Mark kommt. Aber das ist eine andere Frage. Vielleicht noch etwas, was als Stimmungsbild ganz sinnvoll wäre, in die Bundesrepublik zu transportieren. Ich habe am Wochenende mit einem sowjetischen Kollegen gesprochen über dieses ganze Thema. Und der sagte mir, wenn ihr ein gemeinsames deutsches Haus bauen wollt, dann ist das ein sehr kompliziertes Gebäude und es müsste ja eigentlich auch ein sehr solides sein. Ihr geht aber da dran, als handle es sich nur um eine Bretterbude. Und ich kann von meinen Kontakten hier sagen, dass sich viele Sorgen machen, dass dieses heikle und wichtige Thema irgendwie ein bisschen so Wahlkampfstimmung zum Opfer fällt. So viel aus Moskau. Ich bedanke mich bei Gabriele Krone-Schmalz in Moskau. Ja, George Bush, so war heute in unseren Zeitungen zu lesen, misst den Gesprächsergebnissen vom Wochenende durchaus historische Bedeutung zu. Und was die NATO angeht, sieht sein Außenminister Baker einen Ausweg in der Veränderung der Charta und der Zweckbestimmung der NATO. Es soll ein mehr politisches als militärisches Bündnis werden. Damit verbunden ist natürlich die Frage, wie weit die NATO-Streitkräfte künftig in den Osten hinein stationiert werden. Sicher nicht bis zur polnischen Westgrenze. Im Studio Washington begrüße ich jetzt Peter Steisch. Herr Steisch, wie konkret sind denn nun heute in Washington die Vorstellungen über ein geeintes Deutschland? Steht die Bedingung der Mitgliedschaft in der NATO auch nach dem Kohl-Besuch in Moskau? Nun, seit dem 9. November beschäftigen sich die Amerikaner intensiv mit der deutschen Frage und der Geschwindigkeit, wie die deutsche Einheit zustande kommen könnte. Außenminister Baker, der ja kurz vor Kohl und Genscher in Moskau war, hat Gorbatschow signalisiert, dass er sich die Frankreich-Lösung vorstellen könnte. Ein assoziiertes Mitglied Gesamtdeutschland, eine politische Vereinigung, aber keine militärische Integration mehr. Und das ist ein großer Schritt nach vorne, wenn man an den Vier-Punkte-Plan denkt, wo die Mitgliedschaft eines Gesamtdeutschlands in der NATO eine Vorbedingung war für die deutsche Einheit. Herr Bush ist der Ansicht, dass auch ein vereintes Deutschland weiter in der NATO bleiben soll. Auf einer Pressekonferenz in Washington lehnte er eine Neutralisierung Deutschlands ab. Allerdings, so Bush, könne es eine gewisse Flexibilität bei der Stationierung von Soldaten geben. Bush begrüßte die Ergebnisse des Moskau-Besuchs von Bundeskanzler Kohl. Der Besuch von Bundeskanzler Kohl spiegelt das zunehmende Tempo der deutschen Selbstbestimmung wider, sagte Bush. Die Bemerkungen der sowjetischen Seite zur deutschen Einheit sind sehr willkommen. Wir unterstützen Kohls Position, dass ein vereintes Deutschland NATO-Mitglied bleiben soll. Und ich drücke meinen Respekt für die staatsmännische Haltung Gorbatschows aus, dass die Entscheidung über die deutsche Einheit dem deutschen Volk überlassen bleiben soll. Of Chairman Gorbachev's statesmanlike view that decisions regarding German unity should be left to the people of Germany. Gorbatschow hält ein vereintes Deutschland innerhalb der NATO für nicht akzeptabel. Dies erklärte er in einem Telefongespräch mit DDR-Ministerpräsident Modrow. Nach Ostberliner Meldungen informierte Gorbatschow Modrow über den Kohlbesuch in Moskau. Dabei meinte Gorbatschow, die Geschichte werde über die deutsche Frage schneller entscheiden als bisher angenommen. Außenministerkonferenz von NATO und Warschau. Der Zustimmung fand der Genscher Vorschlag, die NATO-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands nicht auf das Territorium der DDR auszudehnen. Die Vertreter des Warschauer Paktes waren dagegen einstimmig der Ansicht, ein wiedervereintes Deutschland müsse außerhalb der NATO bleiben. Ein vereintes Deutschland darf nach Meinung der Sozialdemokraten beider deutscher Staaten keinem Bündnis angehören. In der ersten gemeinsamen sicherheitspolitischen Erklärung sprechen sich beide Parteien dafür aus, Gesamtdeutschland langfristig in ein europäisches Sicherheitssystem einzubinden. Zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch kommt DDR-Ministerpräsident Modrow am Vormittag nach Bonn. Bundeskanzler Kohl will ihm bei dem Treffen offiziell eine Währungsunion bei gleichzeitigen Wirtschaftsreformen anbieten. Die DDR-Regierung hat sich beklagt, dass sie über den Plan Kohls bisher nicht informiert wurde. Der Besuch von Ministerpräsident Modrow in Bonn war auch Thema am runden Tisch in Ostberlin. Die Partei- und Oppositionsgruppen waren sich einig, dass bindende Vereinbarungen über eine Währungs- und Wirtschaftsunion jetzt noch nicht abgeschlossen werden sollen. Um der Wirtschaft der DDR zu helfen, solle die Bundesrepublik einen Solidarbeitrag von 10 bis 15 Milliarden D-Mark zur Verfügung stellen. Äußerungen aus Bonn zur finanziell und wirtschaftlich schlechten Lage der DDR wurden als Einmischung und Panikmache kritisiert. Die Bundesregierung es bisher immer noch unterlassen hat, die zugesagten Hilfeleistungen. In Leipzig haben erneut rund 80.000 Menschen an der traditionellen Montagsdemo teilgenommen. Hauptforderung, wie schon in den letzten Wochen, die deutsche Einheit. Auch verlangten die Demonstranten die Enteignung der PDS und die Einführung der D-Mark als Währung. Bundesfinanzminister Weigel hat die Forderung des Runden Tisches nach einer Soforthilfe für die DDR in Höhe von 10 bis 15 Milliarden Mark zurückgewiesen. Die Bundesregierung sei zwar zu dringend erforderlichen Hilfen an die DDR bereit, ein solcher Solidarbeitrag werde jedoch mit Sicherheit nicht zugesagt. Knappe Woche nach ihrer Verabschiedung durch das Zentralkomitee der KPDSU ist die sogenannte Plattform, praktisch ein neues Parteiprogramm, heute veröffentlicht worden. Unter der Überschrift zu einem humanen, demokratischen Sozialismus nimmt die Partei darin zu den brennenden Problemen des Landes im Lichte der Reformpolitik Stellung. Drei Punkte waren in der Debatte des Zentralkomitees besonders umstritten. Das Machtmonopol der Partei und die Bildung von anderen Parteien, die Einführung des Präsidialsystems und die Frage des Eigentums. In der endgültigen Formulierung heißt es nun, die Partei beanspruche keine staatlichen und rechtlichen Privilegien und befürworte eine Gesetzesinitiative, den Artikel 6 der Verfassung, der dieses Monopol festlegt, entsprechend zu ändern. Im Zuge der Demokratisierung sei auch die Bildung anderer Bewegungen und Parteien wahrscheinlich. Dies solle durch ein entsprechendes Gesetz geregelt und in der Verfassung des Landes verankert werden. Allerdings ist die Partei davon überzeugt, dass sie, so wörtlich, die einzige reale politische Kraft ist, welche die Demokratisierung der Gesellschaft allseitig fördert und gleichzeitig in unserem riesigen, multinationalen Land eine konsolidierende Rolle ausfüllt. Soweit das Zitat. Die Notwendigkeit der Einführung eines Präsidialsystems wird mit der Tatsache begründet, dass sich die Mechanismen der Zusammenarbeit der verschiedenen Verfassungsorgane noch im Übergang befinden. Nur ein Präsident könne mit den entsprechenden Vollmachten ausgestattet die Unumkehrbarkeit der Perestroika garantieren. Auch das Präsidium des Obersten Sowjets hat sich mittlerweile für die Schaffung des Amtes eines Staatspräsidenten ausgesprochen. Dezidiert nimmt die Plattform zur Frage der Beziehungen der einzelnen Völker der UdSSR zueinander Stellung. Favorisiert wird eine neue Föderation auf, wie es heißt, freiwilliger Basis von souveränen Republiken. Das neu zu entwickelnde föderale Vertragssystem müsse auch das Recht einer jeden Republik enthalten, die Föderation zu verlassen. Zur Regelung der Wahrnehmung dieses Rechtes solle ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden. Allerdings, so die Plattform, müsse garantiert sein, dass alle Bürger gleich welcher Nationalität gleiche Rechte auf dem gesamten Territorium der UdSSR besessen. Russisch, so meint die Partei, müsse die Staatssprache der Föderation, also der Sowjetunion, sein, während jede Republik oder nationales autonomes Gebiet seine Muttersprache als Staatssprache einführen könne. Schließlich bricht die Plattform mit dem stalinistischen Prinzip des Staatseigentums als alleiniger Eigentumsform in der Sowjetunion. Der vielleicht wichtigste Satz, wenn er denn vom Programm in Gesetzesform überführt werden sollte, lautet wörtlich: Die KPDSU ist der Meinung, dass das Vorhandensein eines auf Arbeit beruhenden Privateigentums, darunter auch an Produktionsmitteln, der gegenwärtigen Etappe der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes nicht widerspricht. Anschluss an diese Korrespondentenberichte, wie immer um 13 Uhr die internationalen Pressestimmen. DDR-Ministerpräsident Modrow ist in Bonn und dieses zweite deutsch-deutsche Gipfeltreffen nach Öffnung der DDR-Staatsgrenze ist mehr als nur ein protokollgerechter Gegenbesuch zur Dresden-Visite von Bundeskanzler Kohl Ende vergangenen Jahres. Denn damals wollten weder Modrow noch Moskau von der Idee eines vereinigten Deutschland etwas wissen. Heute, da Generalsekretär Gorbatschow sein Plazet gegeben und Hans Modrow das Wort vom einigen deutschen Vaterland gar selbst im Munde führt, heute geht es in Bonn nicht mehr um Einheit, ja oder nein, sondern um das Wie. Bundeskanzler Kohl will Modrow die Bildung einer Fachkommission vorschlagen, die die Währungsunion vorbereitet. Und, wie verlautet, hat der DDR-Regierungschef die Forderung nach einem bundesdeutschen Solidarbeitrag mitgebracht, als er heute Morgen auf dem Flughafen Köln-Bonn landete. Frank Wahrlich. Neben dem Eingang stehen die Minister beieinander. Es geht los, ruft jemand, die Kameras werden eingeschaltet und schwenken Richtung Eingang. Die Fotografen heben ihre Apparate. Eine Polizeieskorte fährt vor. Gleichzeitig öffnet sich im Foyer des Kanzleramtes die Tür zum Fahrstuhl. Ein lächelnder Helmut Kohl kommt heraus. Federnden Schrittes geht er Richtung Eingang. Der Kanzler nickt kurz den etwa 200 Presseleuten zu, dann ein Blick zum Himmel über Bonn. Wie bestellt hat der kurze Schauer aufgehört, die Sonne ist herausgekommen, auf dem roten Teppich glitzern die letzten Regentropfen. Der Kanzler steht in der Mitte des roten Teppichs und blickt einer gepanzerten Limousine entgegen. Hans Modrow kommt. Jovial begrüßt Helmut Kohl den Gast aus der DDR. Er geleitet ihn zu den Ministern, die lächelnd dem Besuch entgegenblicken. Der Kanzler ist ganz Hausherr, ist ganz Regisseur. Das kurze Stück heißt im Protokoll: Begrüßung durch den Bundeskanzler der Republik Deutschland, Dr. Helmut Kohl, Fototermin im Foyer. Die Objektive der Weltpresse sind auf Kohl und Modrow gerichtet. Der Kanzler freut sich, er stellt Hans Modrow seine Minister vor. Frau Wilms, zuständig fürs Innerdeutsche, lächelt fast selig, als ihr Hans Modrow die Hand gibt. Bald stehen die Minister West mit ihren Kollegen Ost beieinander und plaudern freundlich. Hier und da nickt ein Kopf etwas tief beim Händeschütteln. So, jetzt geht's hierhin, sagt Helmut Kohl und weist mit einer weit ausladenden Geste in die Raummitte. Aufstellen zum Gruppenfoto. Alle lächeln, alle Fotografen knipsen, was die Technik hält. Ist es recht so? Fragt der Kanzler die Journalisten. Hans Modrow steht an seiner Seite. Sein Lächeln ist angestrengt, nicht so gelöst wie das seines Kollegen aus der reichen Westrepublik. Ein arbeitsreicher Tag steht ihm bevor. Herr Bundeskanzler, gucken Sie mal hierhin, rufen einige Fotografen. Der Kanzler macht eine leichte Drehung und dirigiert sein Kabinett. Ist es recht so? Fragt er. Nein, rufen die Fotografen aus der anderen Ecke. Gucken Sie mal zu uns. Sollen wir uns etwa auf den Boden legen? Feixt der Kanzler zurück. Ich bin auf Sendung, ruft einer vom Fernsehen und meint damit, dass die Kollegen doch mal leise sein sollen. Doch die gehen ihrer Arbeit nach. Jetzt ist es aber genug, sagt Helmut Kohl mit gespielter Strenge und nimmt Hans Modrow beim Arm und steuert mit ihm auf den Fahrstuhl zu. Den Bildjournalisten entschwindet damit das Objekt ihrer Begierde. Sie setzen nach. Die Absperrung hält keinen mehr. Die Politiker verschwinden grüppchen- und fachministerweise in den Aufzügen. Doch mancher sieht sich dann doch noch von Presseleuten eingekeilt und gibt kurze Statements. Was bleibt Ihnen anderes übrig bei so vielen höflichen Fragen? Ein sehnsüchtiger Blick nach hinten, ob nicht doch wieder ein Fahrstuhl frei ist. Irgendwann haben es schließlich alle Politiker geschafft. Die Fotografen packen zusammen. So viel zum Atmosphärischen, zu den Ergebnissen der Gespräche, wollen Kohl und Modrow erst heute Nachmittag etwas sagen. Innerhalb der DDR und hierzulande mehren sich die Stimmen, die der Bundesregierung vorwerfen, sie gehe die von Bundeskanzler Kohl mehrfach versprochene Hilfe für den deutschen Nachbarn allzu zögerlich an. Darüber hinaus und in besonders deutlicher Form gestern am runden Tisch in Ost-Berlin wird der Verdacht laut, Bonn wolle die Regierung Modrow durch gezielte Gerüchte in Misskredit bringen, um sie für die Verhandlungen über die deutsche Einheit noch schwächer zu machen, als sie ohnehin schon ist. Die Sozialdemokraten in der Bundesrepublik und in der DDR haben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bonn umfassende Soforthilfen für die Menschen verlangt. Hans-Jochen Vogel und Ibrahim Böhme wiesen dabei auch ungerechtfertigte Cassandra-Rufe zurück. Hans Linketscher. Nach Ansicht der SPD kann der heutige Besuch von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow dazu beitragen, dass in der Deutschlandpolitik an die Stelle der Hektik der letzten Tage wieder mehr Nüchternheit und Besonnenheit tritt. Der Bundeskanzler, so die Kritik des SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel, dürfe die Deutschlandpolitik nicht weiter als seine Privatsache betrachten, sondern das Gespräch mit allen maßgebenden politischen Kräften suchen. Die deutsche Einigung sei Helmut Kohl bislang nicht ein einziges Gespräch über die Parteigrenzen hinweg wert gewesen. Was muss getan werden? Mir scheint erforderlich, dass über Soforthilfemaßnahmen geredet wird zur Stabilisierung der Situation in der DDR bis zum 18. März, um die Wahlen zu gewährleisten, aber auch über den 18. März hinaus. Und dann können auch Gespräche geführt werden über Elemente eines Konzepts zur deutschen Einigung. Aber das können nur Gespräche sein. Abschlüsse sind erst mit der aus den Wahlen hervorgehenden Regierung möglich. Der Geschäftsführer der DDR-SPD, Ibrahim Böhme, zeigte sich am Vormittag in Bonn irritiert und enttäuscht, dass die Bundesregierung bisher nicht zur Stabilisierung der Lage in der DDR beigetragen habe. Seine Erwartung? Meine Erwartung geht darüber hinaus, dass bereits auch die Schritte mit in die Vorverhandlungen kommen, die zum Teil einen nahtlosen Übergang in die Situation nach dem 18. März garantieren. Das heißt Stabilität nicht nur bis zum 18. März, sondern Stabilität vor allem in Fragen Soziales und Versorgung für die Zeit nach dem 18. März. Sieht der DDR-Politiker in den Vorschlägen Bonds zum Einigungsprozess ein Diktat? Ich glaube, dass die verantwortlichen politischen Menschen der DDR sich nicht überrollen lassen werden. Das als erstes. Als zweites, ich glaube auch, dass im Moment sich die Euphorie auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die zum Teil unmotivierten, emotional beladenen Einheitsdiskussionen, Debatten sich versachlichen und dass die Menschen auch jetzt bereits die Fragen nach dem Sozialen, nach Rechtsstaatlichen und dergleichen so stellen, dass wir nicht überrollen. Mit welchem Mandat reist Modrow nach Bonn und führt die Gespräche mit der Bundesregierung? Hans Modrow wird vom runden Tisch aus, vom 8. Dezember aus, als der Ministerpräsident einer geschäftsführenden Übergangsregierung von uns akzeptiert, hat auch unsere Unterstützung in all den Fragen, in denen Konsens im Interesse der Bevölkerung besteht. Und mit dem Eintritt der 8 Minister aus der Opposition halten wir zumindest eine Stabilität, auch was das Vertrauen der Bevölkerung anbelangt, für benennenswert. Wie bewertet Ibrahim Böhme die bisher von der Bundesregierung versprochene großzügige Hilfe? Was sie geleistet hat, war eine kluge Rede am 19. Dezember. Das war wirklich eine kluge Rede von Herrn Kohl, die sich leider, was das Tun von der Regierung Kohl anbelangt, als Luftblase erwiesen hat. Böhme wies darauf hin, dass vom Bund bislang keine Mittel zur Verfügung gestellt wurden, wohl aber von etlichen Bundesländern. Auch der SPD-Vorsitzende Vogel wird heute mit Modrow zusammentreffen. Sein Urteil über den Gesprächspartner... Ich möchte diesem Mann auch meinen Respekt dafür zum Ausdruck bringen, wie er diese unglaublich schwierige Aufgabe, eine der schwierigsten Aufgaben, die es in Deutschland seit 1945 gegeben hat, bisher bewältigt hat. Ich glaube, auch sowas braucht ein Mann, der ja wirklich bis an die Grenze seiner physischen und psychischen Möglichkeiten jetzt tätig ist. Skeptisch bis erwartungsvoll blicken die Leitartikler der DDR-Presse heute nach Bonn zu den Verhandlungen zwischen Hans Modrow und Helmut Kohl. Die Zeitung der SED-Nachfolgepartei PDS verlangt beispielsweise, dass den Bürgern der DDR die sozialen Pferdefüße eines kapitalistisch vereinigten Deutschland klar vor Augen geführt werden müssten. Das Blatt der Nationaldemokraten fordert solide und einvernehmliche Antworten auf die Frage nach dem Weg zur Einheit. Und die liberaldemokratische Zeitung Der Morgen äußert die Hoffnung, dass es nach schier endlosen Diskussionen endlich einmal zu Taten kommt. Was erwarten die Dresdner vom Bonn-Besuch ihres einstigen SED-Chefs Modrow? Lutz Beuker fragte auf der Straße. Dass sich endlich was tut in Richtung Vereinigung, in Richtung Klarheit über unser Geld. Das ist das, was uns im Moment unheimlich bedrückt. Angst, dass wir zu wenig verdienen und noch mehr hinterherhängen, wenn die Einigkeit Deutschlands kommt. Wir haben aber viel kluge Köpfe. Wir selber haben sehr viele kluge Leute. Und das kann ja wohl nicht sein, dass alles vorbei ist mit uns. So billig sind wir ja nicht. Ne? Ja, ich bin eindeutig für die Meinung, dass wir uns wieder vereinigen sollten, so schnell wie möglich, aber nie ohne Wenn und Aber. Also mit gewissen Voraussetzungen, dass wir nicht bloß auf Deutschland aufgekauft werden, sondern dass wir trotz einer Vereinnahmung trotzdem unser Ich behalten. Wir als Sachsen haben natürlich auch gewisse Sachen vorzuweisen. Ich meine, bloß unter den Tisch kehren lassen brauchen wir uns nicht. Was 40 Jahre auseinander war, in Ruhe zusammenwachsen lassen. In Ruhe gegenseitige Vernunft und Achtung. Das ist mein Wunsch, dass jeder jeden achtet. In Bonn hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund heute darüber beraten, wie der DDR beim Aufbau kommunaler Spitzenverbände geholfen werden kann. Außerdem machen sich die bundesdeutschen Städte und Gemeinden Gedanken darüber, wie der wachsende Aus- und Übersiedlerstrom eingedämmt werden kann. Thomas Wehrle berichtet. Vor allem in den Ballungsgebieten steht den Kommunen oft das Wasser bis zum Hals. Über 720.000 Aus- und Übersiedler mussten allein 1989 untergebracht werden. Und der Strom reißt nicht ab. Im Januar baten bereits 58.000 Übersiedler und 35.000 Aussiedler um Aufnahme in der Bundesrepublik. Kein Wunder, wenn der Deutsche Städte- und Gemeindebund da dringlich an die Bürger in der DDR appelliert, Vertrauen in den Wiederaufbau zu haben und doch zu Hause zu bleiben. Doch wo Städte und Gemeinden an den Rand ihrer Kapazitäten gelangt sind, da helfen Appelle allein nicht weiter. Es braucht, soweit als möglich, Steuerungsinstrumente. Will die NATO-Mitgliedschaft, der Osten die Neutralität der Deutschen. Doch heute signalisierte ein Kommentator der Moskauer Nachrichtenagentur Novosti auch, dass für Moskau die Kernfrage die Unverletzlichkeit der europäischen Nachkriegsgrenzen sei. Eine andere Nuance. Die Diskussion in Ottawa schildert Giselher Sorge. Eigentlich behandelte die Konferenz von Ottawa zwei Themen. Im Konferenzsaal wird das Projekt und der Anlass offener Himmel erörtert und findet die kontrollierte Luftaufklärung über den Gebieten beider Paktsysteme großen Anklang. Außerhalb des Konferenzsaales, in den bilateralen Gesprächen und Pressekonferenzen, spielte hingegen die deutsche Frage eine dominierende Rolle. Und dazu gab es weiter erklärende Fortschritte, doch es gab auch Sand im Getriebe und nicht den endgültigen Befreiungsschlag durch eine konsensfähige Formel etwa, wie ein künftiges geeintes Deutschland verankert werden soll. Innerhalb des NATO-Lagers bestand zwar Übereinstimmung, dass Westdeutschland in der NATO bleibt, die NATO aber ihre Strukturen nicht weiter nach Osten ausdehnt. Dem sogenannten Kohl-Genscher-Plan, der den Alleingang eines neutralisierten Deutschlands ablehnt, können auch Länder wie Ungarn, Rumänien und die Tschechoslowakei einiges abgewinnen. Unklar blieb jedoch vor allem die Position der Sowjetunion durch Äußerungen einiger Delegationsmitglieder in Ottawa oder aus Moskau. Beim Kanzlerbesuch am Wochenende im Kreml hatte Gorbatschow zwar noch zugesichert, Form und Tempo der deutschen Einheit könnten nur die Deutschen selbst bestimmen. Inzwischen gibt es aber auch neue sowjetische Äußerungen im Widerspruch dazu, dass eine deutsche NATO-Mitgliedschaft inakzeptabel, aber die Neutralität gewünscht sei. Was mit der Moskauer Versicherung kollidiert, die wie gesagt Form und Tempo der deutschen Einigung den Deutschen selbst zusagte. Nun ist die sowjetische Position noch nicht endgültig festgeschrieben und für Moskau besteht schon aus eigenen Sicherheitsinteressen zur deutschen Einigung weiterer Klärungsbedarf, etwa in der Grenzfrage oder dem Fremdtruppenverbleib in Europa. Die Konferenz von Ottawa schuf dabei insofern neue Gewissheit, als der KSZE-Sondergipfel verstärkt betrieben und im Herbst abgehalten werden soll. Und diese 35-Staaten-Konferenz von Moskau sehr gewünscht, zeichnet sich immer deutlicher als neuer Ausgangspunkt für einen künftigen Sicherheitsrahmen für Europa ab. Ebenso spielt die deutsche Entwicklung selbst eine Rolle. Die Zusicherung und der Vorschlag des Bonner Außenministers, deutsche Vereinigungspläne nach der DDR-Wahl regelmäßig zur laufenden Information und Kenntnisnahme den vier Alliierten zu unterbreiten, ist als weiterer Beruhigungs- und Stabilitätsfaktor gedacht. Kanzleramtsminister Seiters nannte den Meinungsaustausch zwischen den beiden Regierungschefs offen und gut. Kohl habe dabei noch einmal das Interesse der Bundesregierung an einer Stabilisierung der Lage in der DDR unterstrichen. Nun komme es auf die richtigen Signale an. Zur Stunde werden die Gespräche im erweiterten Kreis fortgesetzt. Zentrale Themen sind Fragen wirtschaftlicher Soforthilfe für die DDR, einer Währungsunion beider deutscher Staaten und weiterer möglicher Schritte auf dem Weg zur Vereinigung der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. DDR-Ministerpräsident Modrow wird von insgesamt 17 Ministern begleitet, darunter 8 Vertretern der Opposition. Bei seiner Ankunft auf dem Köln-Bonner Flughafen Wahn hatte Modrow deutlich gemacht, dass er die Forderung des Runden Tisches in Ost-Berlin nach einem Solidarbeitrag für die DDR in Höhe von 10 bis 15 Milliarden Mark vorlegen werde. Den sofortigen Abschluss eines Abkommens über eine Währungsunion beider deutscher Staaten lehnte Modrow ab. Er fühle sich auch in dieser Frage an das Votum des Runden Tisches gebunden, unterstrich der DDR-Ministerpräsident. Nach den Einzelgesprächen und dem Treffen der Delegationen wollen Kohl und Modrow im Anschluss an ein gemeinsames Mittagessen im Kanzleramt die Ergebnisse der Verhandlungen auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Später will der DDR-Regierungschef auch mit Bundespräsident von Weizsäcker und führenden Vertretern der Bonner Parteien sprechen. Für morgen sind Unterredungen mit Repräsentanten von Industrie und Banken der Bundesrepublik vorgesehen. Umfassende Soforthilfen für die Menschen in der DDR haben die Sozialdemokraten anlässlich des Besuchs von Ministerpräsident Modrow in der Bundesrepublik gefordert. Der Geschäftsführer der DDR-SPD Böhme äußerte sich am Vormittag in Bonn enttäuscht, dass die Bundesregierung bislang praktisch nichts zur Stabilisierung der Lage getan habe. Viele fragten sich nun, was Bonn damit eigentlich bezwecke. SPD-Partei und Fraktionschef Vogel rief die Bundesregierung zu mehr Nüchternheit und Besonnenheit in der Deutschlandpolitik auf und verlangte eine Einbeziehung der Opposition. Die Grünen warfen der Regierung Kohl ebenfalls Untätigkeit vor und schlossen sich der Forderung des Runden Tisches in Ost-Berlin nach einem Soforthilfeprogramm von 15 Milliarden Mark an. Nach den Vorstellungen des Grünen Bundes- und Fraktionsvorstands soll dieses Geld von den Kommunen und den runden Tischen der jeweiligen DDR-Region eigenverantwortlich verwaltet werden. Unterdessen vertrat Bundesfinanzminister Weigel die Ansicht, eine deutsche Teilung sei auf Dauer teurer als die Einheit. Dies wäre das Ergebnis einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung über 10 Jahre, sagte Weigel nach dem Empfang der Modrow-Delegation im Kanzleramt. Auch die Vereinigung sei aber nicht zum Nulltarif zu haben. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Necker, schloss nicht aus, dass einer Währungsunion mit der DDR ein allerdings einmaliger Preisschub folgen werde. Angesichts des anhaltenden Übersiedlerstroms plädierte der BDI-Chef für die sofortige Einführung der Marktwirtschaft in der DDR. Dies verlangte auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages Stiel auf einem deutsch-deutschen Unternehmertreffen in Berlin. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Bevölkerung von Dresden gedenkt heute der Zerstörung der Stadt vor 45 Jahren durch alliierte Bomberflotten. Auf dem Heidefriedhof legten Vertreter der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, der Parteien und Abordnungen aus Betrieben Kränze nieder. Unter den Gästen waren auch der erste Bürgermeister von Hamburg, Foscherau, sowie Abordnungen aus den Städten Coventry, Leningrad, Ostrava, Salzburg, Rotterdam, Skopje, Straßburg und Warschau. Bei dem Angriff am 13. Februar 1945 kamen schätzungsweise 35.000 Menschen ums Leben. Die Mannschaftsstärke der Bundeswehr wird nach Ansicht von Außenminister Genscher bei der nächsten Runde der konventionellen Abrüstungsverhandlungen in Wien zur Debatte stehen müssen. In seiner Rede vor den Außenministern von NATO und Warschauer Pakt im kanadischen Ottawa wies Genscher heute darauf hin, dass der Aufbau eines neuen kooperativen Sicherheitssystems in Europa auch durchgreifende Auswirkungen auf die Truppenstärke der Bundeswehr haben werde. Die Abrüstungskonferenz Offener Himmel in Ottawa bezeichnete Genscher als neue Dimension der Vertrauensbildung. Es eröffne sich nun die Aussicht, 1990 zum Jahr der Abrüstung zu machen. Polens Staatspräsident Jaruzelski hat sich erstmals für einen Abzug der sowjetischen Truppen aus seinem Land ausgesprochen. Voraussetzung dafür sei jedoch ein abgestimmter Zeitplan, der die polnischen Interessen gewährleiste, sagte Jaruzelski heute in einem Interview der Jugendzeitung Standard Młodzież. Er verwies auf die Ereignisse in Deutschland, die ein behutsames Vorgehen verlangten. Erst vor kurzem hatte sich die Sowjetunion zu Verhandlungen über einen Abzug ihrer Truppen aus Polen bereit erklärt. Nach dem Scheitern der Allparteienregierung in Athen sind heute zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen 3 Monate parteilose Persönlichkeiten als Minister in die griechische Regierung berufen worden. Dieser Schritt wurde erforderlich, nachdem gestern Konservative, Sozialisten und Kommunisten gleichzeitig ihre Minister aus dem Kabinett und der Regierungschef Solotas abgezogen und damit eine neue politische Krise in Griechenland ausgelöst hatten. Die neuen Kabinettsmitglieder wurden am Vormittag im Athener Parlament vereidigt. Mexikanische Drogenfahnder haben im Norden des Landes rund 800 Kilogramm Kokain beschlagnahmt und ein Waffenlager ausgehoben. Ein Regierungssprecher teilte heute in Mexiko-Stadt mit, am Rio Grande, dem Grenzfluss zwischen Mexiko und den USA, seien 6 Personen festgenommen worden, die in Kolumbien hergestelltes Rauschgift jahrelang in die Vereinigten Staaten geschmuggelt hätten. Seit Beginn des Jahres sind in Mexiko bereits 3,5 Tonnen Kokain sichergestellt worden. Pünktlich um 9.30 Uhr traf Hans Modrow mit einer Sondermaschine der DDR Interflug in Köln-Bonn ein, und zwar auf dem zivilen Teil, nicht auf dem militärischen. Kein großes Protokoll empfangen wurde er von einigen Bonner Beamten. Der Ministerpräsident wirkte sichtlich angespannt, als er auf das Flughafenvorfeld trat. Dennoch war er bereit, dem DLF Antworten auf einige Fragen zu geben. Hauptthema seiner Bonner Gespräche wird ja die angestrebte deutsch-deutsche Wirtschafts- und Währungsunion sein. Und dass es dazu kommen wird, scheint bislang unklar. Modrow jedenfalls lehnte sie nach ersten Fragen klar ab. Er kritisierte außerdem noch einmal, dass er von dem Angebot der Bundesregierung zur Wirtschafts- und Währungsunion erst durch die Medien erfahren habe und nicht, wie zwischen souveränen Staaten üblich, auf diplomatischen Wege. Der DDR-Ministerpräsident sagte, dass er sich an das gestrige Votum